Karl. Karl. Ach, schnasch doch nicht so furchtbar, Karl. Das hält doch kein Mensch aus. Ach, der Mann hat die Ruhe weg. Und unser Kind. Karl. Karl, wach doch auf. Och, ich muss nicht mal schütteln. Karl! Jawohl, Feldwebel. Was ist dann los? Wo hast du dann jetzt die Zahnbürst? Was denn für Zahnbürst? Die Zahnbürst? Ich muss doch den Kasernenhof mitschrubben. Ey, Karl, du träumst ja noch. Ach so. Ist denn schon Zeit zum Aufstehen? Ach wo, es ist doch noch Abend. Es kann kaum über 11 sein. Ich hab dich nur geweckt, wie ich da Annelies. Ich bin so unruhig. Ach, und ich hab geträumt, dass mich ein furchtbar strenger Feldwebel aus dem Kasernenbett hinausgeschmissen hätte. Und dabei warst du's. Nur so groß ist der Unterschied ja nicht. Och, aber Karl, du, das Kind ist immer noch nicht daheim. Ja, dabei gibt's immer noch so Rindviecher, wo wieder Soldätjes spielen wollen. Nur ohne mich, diesmal ohne mich. Karl, die Annelies ist noch nicht daheim. Ach, die wird schon daheim sein, die wirst du bloß nicht gehört haben. Dann steh mal auf und guck, ob sie da ist. Ich bin ja froh, dass ich gerade ein bisschen warm geworden bin. Sei froh, dass du bloß eine halbe Minute aus dem Bett musst. Wann du den ganzen Kasernenhof mit der Zahnbürste hättest schrubben müssen, dann wär's schlimmer gewesen. Ah, das ist ja ein wundervoller Trost. Warum guckst du da nicht? Also, Karl, bist du jetzt ein Kavalier oder nicht? Ich bin Karl. Gute Nacht. Ach, Karl, ich muss wissen, ob das Kind... Ach, mein Herz klopft mir ja so. Ich glaube, ich krieg wieder meinen Anfall. Dein Herzanfall? Na ja, da bin ich machtlos. Also, ich stehe auf, in Gottes Namen. Es ist ja doch nur, weil ich Gewissheit haben muss wegen dem Kind. Ich bin doch so unruhig. Ja. Brr, ist das kalt. Die Bärenführer, die lassen ihr Bären tanzen, wie sie wollen, indem sie ihnen einen Ring durch die Nase machen und sie an der Kette führen. Das hast du bei mir nicht einmal nötig. Bei uns wird der gleiche Effekt erzielt, ohne Ringen, ohne Kette. Nur mit dem Herzanfall. Und dabei habe ich wirklich ein bisschen Herzschmerzen. Das tut mir immer so weh, dass die alle nicht an mein Herzanfall glauben. Natürlich übertreibt man ja also mal ein bisschen. Aber sonst steht einem ja überhaupt nicht mehr pariert werden. So, ja, also, jetzt hast du deine Gewissheit. Brauchst nicht mehr unruhig zu sein. Die Anneliese ist nicht daheim. Also, schlaf gut, Mama. Gute Nacht. Ja, was dann, Karl? Ich soll gut schlafen und das Kind ist noch nicht daheim. Ja, wie viel Uhr ist es dann? Es ist doch mindestens, wann nicht später. Oh, so viel ist es noch lang nicht. Also Karl, wie viel Uhr ist es? Na, woher soll ich denn das wissen? Ich hab doch kein eingebauter Wecker im Bauch. Da guck doch mal auf deine Nachttischuhr. Nein, die ist doch kaputt. Dann guck auf die Wohnzimmeruhr. Ach, schon wieder aufstehen. Ich müsste mal wissen, was du davon hast, wenn du weißt, wie viel Uhr es ist. Wann es über 11 ist? Also dann rege ich mich aber auf. Dann sagen wir, es wäre 22:30 und du bist dir keiner Aufregung verpflichtet. Gute Nacht. Also Karl, ach, gib mir mal schnell ein Glas Wasser. Ja, ich gehe ja schon. Kannst deinen Herzanfall wieder zurücknehmen. Ach, das ist aber wirklich, also was einem als zugemutet wird mitten in der Nacht. So, also es ist 12:05 und damit schließen wir unser heutiges Tagesprogramm. Gute Nacht, Mama. Karl! Du willst schlafen und dein Kind ist mitten in der Nacht noch nicht heim. Mein Kind, das Baby wird nächstes Jahr volljährig. Sie wird schon heimkommen. Ja, findest du das richtig, dass sie jetzt noch nicht daheim ist? Natürlich finde ich es nicht richtig. Vor allem im Hinblick darauf, dass es mich mein bester Schlaf kostet. So unternehm doch was. Was soll ich dann unternehmen? Geh wenigstens ans Fenster und pfeife mal. Die Annelies ist doch kein Dackel. Dann ruf, ob sie nicht in der Nähe ist. Das ist Ruhestörung. Wenn alle Väter, denen ihr Töchter abends nicht daheim sind, noch ein Kreischen täten, was glaubst du, was das in der Stadt für einen Krach gäbe? Ach, was war das doch so schön, damals, gleich nach der Besetzung, wie alles um 9 daheim sein musst. Ah, was ein Glück, dass du kein Militärgouvernese bist. Du tätst die Leute polizeilich zwingen, allem 9 im Bett zu liegen. Und die Anneliese mal heiraten soll, da muss sie sich auch ein bisschen danach umtun. Das soll sie gefälligst in ihrem Elternhaus tun. Ja, bei uns, da heben die heiratslustigen jungen Männer nur so in Masse auf dem Korridor rum, wie die Wildsau im Stadtwald. Ja, aber das gibt's nicht, dass er abends so lang fortbleibt. Ach, hör schon mal, unser Anneliese ist doch ein ordentlich Mädchen. Die weiß schon, was sie zu tun und zu lassen hat. Schließlich ist er meine Tochter. Eben drum. Nur ein Glück, dass es auch meine Tochter ist. Neulich hätte sie so einen netten Herr kennenlernen können durch meine Schwester, die Luise. Die hat sich doch so bemüht drum. Aber nein, sie wollte nicht hin. Und die Ottilie, die hätte auch einen gewusst. Aber die Anneliese ist ja wie verbohrt. Ich tät mich auch nicht verbändeln lassen. Da hat sie ganz recht. Aber ihr Weiber über 40 Jahre kennt's doch nicht lassen. Wo ein jung Mädchen ist, muss gleich ein bisschen gekuppelt werden. Wo doch die Männer so knapp sind. Ja, und den Handel mit knappen jungen Männern, den habe ich einst die alle Weiber an sich gerissen. Was ist denn das? Ist das jetzt schon halb? Halb oder gar eins? Du hast doch eben noch gesagt, es wäre 11:55. Also Karl, mich leid's nicht mehr im Bett. Vielleicht ist dem Kind was passiert. Karl, geh doch mal nun an die Haustier und guck. Guck doch mal, ob sie nicht kommt. Ich bin doch nicht verrückt. Was tue ich dann an der Haustier? Karl, ich bitte dich, geh nun. Mir ist es schon ganz schlecht vor Angst. Es muss doch etwas geschehen. Mein Herz. Ach, gib mir mal mein Tropfen. Ja, ich geh ja schon, Nunna. Also so etwas, als ob ich sie herbeigucken kennt. Junge Leute, die sind also mal ein bisschen spät. Schand ist es ja von der Annelies, dass ich sogar jetzt noch nur an die Haustier muss. Eine Unverfrorenheit ist das, sondergleich ist das eine Unverfrorenheit. Wann bloß nichts passiert ist. Na, wat, Fräulein, dass ich jetzt in die Kälte hinaus muss, das soll da aber schlecht bekommen. Wenn da nichts passiert ist, dann passiert da aber etwas. Nicht so laut, Karl. Du weißt doch, das Biggelbäsch nebenan die Hosche doch als an der Wand. Und wann die Frau Biggelbäsch erfährt, dass unser Annelies mitten in der Nacht noch nicht daheim ist, die bringt sie doch bei der ganzen Nachbarschaft in Verruf. Ja. Ich bin doch nicht verrückt und geh bei der Kälte bis an die Haustür, stapel ein bisschen im Treppenhaus rum, mach mich wieder in mein Bett. Hoffentlich ist dem Mädchen wirklich nichts passiert. Ei, was so kalt in dem Treppenhaus. Jetzt muss man husten, ich kriege ja Erkältung. Da kommt ja eins die Treppe nuff. Das kann doch nicht die Annelies sein. Die tapscht doch nicht so. Ei, Herr Hesselbach. Guten Abend. Ach du lieber Himmel, ausgerechnet der Biggelbäsch, der alle Schniffler. Guten Abend, Herr Biggelbäsch, guten Abend. Ei, du lieber Himmel, Herr Hesselbach, was machen Sie dann mitten in der Nacht im Treppenhaus? In Pantoffeln, im Schlafrock? Ach, ich hab nur mal gucken wollen, ob unser Korridor hier richtig abgeschlossen war. So. Ja. Von außen haben Sie da probieren müssen, gell? Ja, das Schloss ist so komisch, das... Von außen schließt nicht, aber von innen schließt nicht. Ja, ich muss wieder neu. Ich erkält mich ja noch. Übrigens, falls Sie außerdem auf Ihre Tochter gewartet haben sollte, Herr Hesselbach, die wird bald kommen. Aber meine Tochter? Herr Biggelbäsch, ich glaube doch nicht etwa, dass unsere Anneliese um die Zeit noch nicht daheim ist. Ja, die hat schon angefangen, sich von dem jungen Mann zu verabschieden. Ohne an der Haustür. Was? Na, da wird sie in einer guten Stunde schon oben sein. Recht schön gute Nacht, Herr Hesselbach. Gute Nacht. Das hat mir gefehlt. Ausgerechnet dem muss ich in die Finger fallen. Und die Annelies auch. Junger Mann, wer soll dann das? Was zum Teufel hat die dann mit jungen Männern zu Nacht schlafender Zeit ohne an der Haustür? Annelies, da kommt sie ja. Annelies, na, also ich muss schon sagen. Ach, Babaschen. Nicht böse, bitte. Weißt du, ja, ich war nämlich bei ihrer Freundin und ich konnte nicht fort, weil es dir schlecht geworden ist und es war sonst keins daheim und... Komm erst einmal rein. Ja. So. Das ist Biggelbäsch noch mehr Stoff zum Tratschen kriegen. Also bei ihrer Freundin warst du. Mhm. So. Und die ist krank geworden. Mhm. So. Scheint ja eine Epidemie zu sein hier. Alles wird krank. Die Mama ist auch krank geworden. Die hat ihren Herzanfall heute sogar dreimal kommen lassen. Und du schämst dich nicht mitten in der Nacht allein. Och, meine Freundin hat mich doch heimgebracht. Ich denke, die ist krank. Ach, so krank ist sie wieder nicht. Ich glaube, deine Freundin hat lange Hose und Schnurrbart. Ich weiß Bescheid. Annelies, Kind. Och, dass du mir nur da bist. Nein, was hast du mir denn da damit angetan? Die Aufregung. Och, aber Mama, das hat mich schon so und zweites Jahr näher gebracht. Wo warst du? Nichts. Schluss jetzt. Der Fall wird morgen geklärt. Jetzt wird ins Bett gegangen. Los. Morgen früh beim Kaffeetisch. Da kannst du uns deine Geschichte ja auch noch erzählen. Ja. Und so ist es eben gekommen. Und ich bin doch sehr froh, dass ich ihn kennengelernt habe. So. Na, die Geschichte klingt ja sehr schön. Och, Willi, grinst doch nicht so dreckig, gell? Wieso dann? Ich hab doch gar nichts gesagt. Man wird doch noch grinsen dürfen. Überhaupt, Willi, geh du mal hinaus. Du bist noch zu jung, um wann so Sachen erörtert werden. Wieso dann, Mama? Ihr tut ja gerade, als ob ich noch... Ich hab doch nichts zu verbergen vom Willi. Das waren doch eben alles Zufälle. Ein bisschen viel Zufälle. Ich hab eben die Tante Berta in der Vorhalle vom Kino zufällig getroffen. Tante Berta, wenn ich das höre, wie du die Person Tante nennst. Na, von meiner Verwandtschaft ist sie jedenfalls nicht. Na, von meiner auch nicht. Die Cousine zweiten Grades von mir, das ist doch keine Verwandtschaft. Na, ich konnte doch nicht tun, als ob ich sie nicht kenne, wie sie mich angesprochen hat. Und dann haben wir uns eben nebeneinander ins Kino gesetzt. Sie war sehr nett, ob ich noch nichts zum Heiraten hätte. Ich hab gesagt, nein. Und sie hat gesagt, sie will sich mal umgucken. Und neben ihr hat eben der Hans, eben der Herr gesessen. Und der ist mit der Tante Berta ins Gespräch gekommen und da hat sie uns vorgestellt und dann hat sie uns zu sich zu Otas Kaffee eingeladen. Und dann haben wir geschwätzt. Und dann hat er mich halt heimgebracht. Halt! Ja? Was? Warum soll ich halten? Warum sollst du halten? Du hast doch eben gesagt, halt, Baba. Du hast halt gesagt. Du hast gesagt, dann hat er mich halt heimgebracht. Ja. Was heißt halt? Dass er mich halt eben heimgebracht hat. Da braucht man doch nichts Schlimmes dabei zu denken. So, das heißt halt. Und weiter? Nix. Das wollen wir auch hoffen. Du lässt halt dumme Bemerkungen, Willi. Es ist doch auch sonst nix. Das wollen wir auch hoffen. Das passt mir gar nicht, dass meine Tochter mitten in der Nacht mit einem fremden Kerl... No, Papa, also ich meine, wenn es wirklich eine seriöse Bekanntschaft ist, das sollte man doch erst einmal prüfen. Hier wird nichts geprüft, der Kerl fliegt hinaus. Bekanntschaften, wo die Berta vermittelt hat, die scheide von vornherein aus. Das ist doch eine stadtbekannte Schwarzhändlerin. Ach, jetzt weiß ich erst, was ihre Tante Berta ihr meint. Ist das die, wo deren ihren Bub, welche Zigarettenschmuggel, 3 Monate Gefängnis kriegt hat? Ja, ja, die ist es. Das brüllt nur so laut, dass es die Bickelbergs von nebenan auch noch hören. Die hören sowieso alles, was hier gebabbelt wird. Nicht nur, dass dich der Bickelberg gestern Abend mit dem Kerl gesehen hat. Jetzt womöglich stehen noch auf die Nasbinde, dass man weitläufige Verwandte in Kitsche habe. Ach, du lieber Himmel, wann das die Bickelbergs denn rauskriegt, ist es bis Mittag in der ganzen Stadt rum. Eine Schande ist das. Ein arbeitsfähiger, junger Mensch muss geschmuggelte Zigarette verkaufen. Und die Berta, das ist ja unerhört, wie die's getrieben hat. Vor der Währung, da gab's aber auch nichts, was die nicht besorgen konnte. Ah ja, mir habe ich ja doch damals auch als Schwarzwurst von der Gret. Also, davon höre ich aber heute zum ersten Mal. Och, komm her, Papa. Die hat doch damals die Wurst immer so besonders gut geschmeckt. Ja, also, ich kann mir gar nicht denken, dass die Wurst... Hat natürlich keine Ahnung, Mama. Die Wurst hat sie mir damals gegeben, weil sie gesagt hat, sie nützt ihr Fleischmagen nicht aus. Sie dürft kein Fleisch essen, hat sie gesagt. Also, und deswegen hat sie mir abgetreten. Das hatte ich aber ganz anders in Erinnerung. Jedenfalls habe mir nichts mit ihr zu tun. Ob Fleisch oder Zigarette, mit solchen Leuten verkehren wir nicht. Ja. Und durch solche Leute werden auch keine Bekanntschaften gemacht. Aber Baba, der Hans, der Herr Hoffmann kann doch nichts dafür, dass ihn die Tante Berta zufällig angesprochen hat. Und er ist doch sehr nett. Und er ist Ingenieur. Und oh Gott, und da finden wir mal jemanden, den wir gern haben könnten. Wenn du jemanden gern haben willst, dann kannst du mich gern haben. Aber nicht den Kerl von der Tante Berta, dieser. Aber Karl, wenn es doch wirklich was Ernstes ist. Du hast heute Nacht selber gesagt, die Schwiegersöhne liegen heute nicht auf der Gasse rum. Jedenfalls wären meine Schwiegersöhne nicht im Schwarzhandel bezogen. Geschmuggelt, den willst du auch kein? Oh, Willi, also du bist ruhig, Willi. Mit dir habe ich überhaupt noch ein Hühnchen zu rupfen. Du lässt immer die Korridortür aufstehen, bis sie mal eins einbricht. Also ich will jedenfalls mit diesen Leuten nichts zu tun haben, mit der Berta nicht und mit ihrem Bub auch nicht. Und dabei hat die dann der Berta gesagt, sie macht sich Vorwürfe, dass sie sich so lange nicht hat blicken lassen bei uns. Sie wollte gleich heute Morgen mal vorbeikommen. Was? Ja, sie hat was mit dem Papa zu besprechen. Was? So, mit dir? Die will hierher kommen. So eine Unverschämtheit. Uns besuchen, wo der Bub sitzt. Na, ich muss aber auch sagen, das ist Taktlosigkeit im höchsten Grad. Vielleicht will sie Ferren sammeln. Ach, Willi. Wir wollen jedenfalls mit der Frau und ihrer Angelegenheiten nichts zu tun haben. Ich bin Prokurist einer angesehenen Firma. Und wenn das bekannt wird, das ist sozusagen ein Neffe von mir. Aber die Schwarzgeschlacht Wurst, wo du gesagt, Papa, die kannst du doch nicht mehr rückgängig machen. So was Peinliches. Was soll man dann überhaupt mit der retten? Man kann sie doch nicht nach ihrem Sohn fragen. Nein. Warum dann nicht? Wie geht's deinem Sohn? Sitzt er gut? Ist er zufrieden mit der Unterkunft? Also Willi, du bist unmöglich. Das ist wirklich peinlich, Kinder. Das ist aber peinlich. Das hast du uns alle eingebrockt, Annelies. Jedenfalls, wenn sie so taktlos ist, uns zu besuchen, dann wollen wir etwas taktvoller sein wolle all die heikle Themen nicht berühren, versteht er? Ja. Also nicht von ihrem Sohn rette vor allen Dingen, gar nicht direkt drauf kommen lassen und auch nicht von Gericht und Gefängnis und nicht von Schmuggeln natürlich. Und natürlich von Wurst und Zigarette und Kaffee auch nicht. Ja, das ist das Beste. Der Witwe vom Gehängten rettet man nicht vom Strick. Aber wenn sie selber nun von sowas anfängt. Na, aber ich bitte dich, da wird sie sich doch wohl schämen. Na, ich weiß nicht. Ah, ja, na, also in dem Fall müssen wir natürlich dem Gespräch gleich eine Wendung geben, versteht er? Schnell von etwas anderem gebabbelt und sie gar nicht drauf kommen lassen. Hm. Also, Annelies, ich kann nur sagen, das ist allerhand von dir. Ich kann doch nichts dafür, Baba. Aber der Herr Hoffmann ist wirklich sehr nett. Und er will sich ja auch vorstellen kommen bei euch. Und ich hab ihn halt auch nur kennengelernt durch die Tante Berta. Ah, ja. Der hat doch gar nichts mit ihr zu tun. Ah, das ist noch peinlicher. Was wird der Mann von uns denken, dass wir so eine Verwandtschaft haben? Und die will uns am helle Sonntagmorgen... Gut, Anneliese, ich freue mich ja fettig, Kind. Aber wenn die Berta jetzt käme, was sie, ich wüsste wirklich nicht, wie ich mich bin. Das wird es sein. Na? Will keins aufmachen? Wie wäre dann das, wenn man nicht aufmachen täte? Oh ja. Was meinst du, Mama? Ich brauche ja nicht daheim zu sein. Ey, wir haben doch eben so laut gesprochen. Die hat uns doch bestimmt... Oh, oh, das kann man doch von draußen gar nicht sehen. Es hat geklappt. Ja, wie ist denn das möglich? Da ist doch eins in der Wohnung. Willi, da hast du schon wieder die Korridor dir aufgelassen. Also das ist doch... Ach, die Berta. Ach, guck dir mal an. Na, also das ist aber eine freudige Überraschung. Ja, allerseits. Ach, entschuldigt, dass ich so einfach mir nichts, dir nichts hier eingedrungen bin, aber ihr habt meine Schelle wahrscheinlich nicht gehört, weil die Korridor dir aufgestanden hat. Siehst du, Willi, siehst, hast du wieder aufstehen. Aber was du, sowas Dummes, ich meine, sowas Dummes wäre das aber gewesen, wenn die dir nicht aufgestanden hätten. Womöglich hätte mir dann gar nicht aufgemacht. Ja, ich muss die Schelle mal nachsehen lassen, die scheint nicht zu gehen. Na, es hat zweimal gebimmelt, so laut wie die Feuerwehr. Ja, aber hier drin hört man das überhaupt nicht, wenn es draußen bimmelt. Ja, die Wände sind so dick. Ja, ja, wir hören es fast nie, Peter. Die Schelle ist zu schwach. Ja, zu schwach, zu... Hat's eben schon wieder geschellt? Ich geh schon, Gugu, Baba. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Es war nur die Frau Bickelberg. Sie wollte nur darauf aufmerksam machen, dass die Korridortür offen stand. Ja, da haben wir's. Und ihr Mann wird nachher mal zu uns hinüberkommen. Ach, die habe ich offen gelassen, die dir. Ich wusste ja nicht, ob ihr... Ach, das macht ja doch nichts, Berta. Komm, setz dich, Berta, ja? Trinkst du eine Tasse Kaffee mit uns? Es ist aber kein guter Amerikanischer. Du bist sicher was Besseres gewöhnt. Ich meine, die meisten Leute trinken ja wieder Bohnenkaffee, seit man wieder frei kaufen kann. Naja, ich meine, seit mir nicht mehr schwarz zu... Komm, Berta, zieh mal deinen Mantel aus. Willi, helf mal der Tante Berta. Ja, Baba. Oder hast du es eilig? Ich meine, wenn du es natürlich eilig hast, dann wollen wir dich natürlich nicht... Ach, na, ach, ich hab's doch nicht eilig. Ach, ich werde doch nicht so unhöflich sein, wenn ich schon einmal zu euch komme, dass ich gleich wieder... Aber ich meine, dass ich euch nicht belästige. Ach, oh, das ist doch keine Belästigung. Belästigung ist ein viel zu schwacher Ausdruck. Wir freuen uns, ne, dass du dich wieder mal sehen lässt. Gell, Mama? Ja, ja. Ja. Gib dir Tante Berta eine Kisse anlesen. Ja, ja. So, sitzt auch gut, Berta. Die Hauptsache ist, man sitzt gut. Wer gut sitzt, der hat mehr vom Leben. Ach, Karl, was du all schwätzt. Ja, Berta, das ist aber schon lang her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, gell? Ja, ich glaube, das war damals vor der Währung, gell, wie ich dir die Wurst besorgt habe, gell? Willi, was haust du denn auf den Ofenschirm? Bist du verrückt? Ach, da hat er im Mick drauf gesessen. Ja, man soll's nicht glauben bei der Jahreszeit, gell? Habt ihr auch so viel Micke bei euch, Tante Berta? Ich hab mal gelesen, die Micke, die vermehren sich in einem unheimlichen Tempo. Ja, und die übertragen auch viele Krankheiten, die Micke. In Afrika zum Beispiel, die Micke, die übertragen Schlafkrankheit. Ja, überhaupt so, Micke. Man kennt noch vielerlei Sachen über die Micke. Doch, Jas, ist ein interessantes Thema. Ja, ja, wir haben auch viel unter der Micke zu leiden. Ach gut, und wann man früher immer so viel Fleisch da liegen hatte, gell, wir haben doch dauernd schwarz geschlacht, ja. Da sind die immer draufgegangen. die Mücke. Deswegen haben wir den Leuten lieber Wurst besorgt. Nicht? Und unser Wurst, also das müsst ihr zugeben. Ach, da fällt mir etwas ein. Ich habe ja 2 Eintrittskarte gekriegt für Sinfoniekonzert, Mosche. Wir sind nämlich sehr musikinteressiert, weißt du? Ah ja, da geht doch nur hin mit deinem Hänschen, gell? Och, ich bin ja so froh, dass ich die 2 zusammengebracht habe. Oh ja, Annelies und den jungen Mann. Ich meine, man muss doch heute ein bisschen nachhelfen, ne? Nur für Verwandte, gell? Da möchten wir das ja gern. Ach, also ich habe ne mein beste unversteuerte französische Cognac geopfert, dass wir die 2 auch gleich Schmolles getrunken haben, nicht? Ja. Wann ich da nicht drauf getrunken hätte, hätte es alles viel länger gedauert. Übrigens, der Cognac. Übrigens, was hältst du dann von der neuen Mode, Beda? Du hast gesehen, was die jetzt wieder für Überexe Heat auf den Markt bringen? Ja, ja, das ist wahr. Also die Weiberheat, also ich so ein Ding aufsetze, den ich mich weiß Gott lieber einsperren lasse. Ich meine... Ja, ja, einsperren. Ach, eingesperrt ist man heutzutage schneller, als man denkt. Also ich weiß nicht, habt ihr eigentlich schon gehört, dass die Teppich jetzt stark im Preis runtergegangen sind, wolltest du sagen, gell? Ja, man wollte uns jetzt auch wieder einkaufen, gell, Baba? Ach, ja, ja, ja, ja. Ach, das ist wahr. Ja, das kennt ich aber auch. Ach, das wäre ja die schönste Überraschung für meinen Bub, wenn er wieder... Du, da ja, was ich noch sagen, die Minge, wo mir vorher ist, ja, gehabt habe... Was wolltest du sagen? Ich? Ich? Oh, ich meinte, die Annelies hätte was sagen wollen. Ich? Nein, der Willi hat etwas gesagt. Ja, ich, nichts Besonderes, gell? Mir ist eigentlich nur noch eingefallen, dass mir voriges Jahr besonders viele Micke gehabt habe. Und so was denn nur immer mit seinen Micke hat, euren Bub. Ja, die jungen Leute, gell? Wenn die sich mal auf etwas so festgebissen haben, da sind sie nicht mehr davon abzubringen. Ach, mein Kurt, also der Bub, der ist genauso. Das muss in der Familie liegen. Wir sind ja eigentlich doch nur recht weitläufig miteinander verwandt. Wieso nicht? Dann, Karl? Wir zwar haben doch einen gemeinsamen Großvater und dein Bub und mein Bub, die haben einen gemeinsamen Urgroßvater. Na, hoffentlich ist es das Einzige, was sie gemeinsam haben. Ich meine, hoffentlich ist es ihre einzige erbliche Belastung. Scherzweise gesprochen, natürlich nur. Ach, mein Kurt und euren Willi. Ach, die Idee, dass ich gut vertrage. Ach, ich muss doch den Kurt später mal zu euch mitbringen. Wann er wieder rauskomme ist, gell? Ich meine, wann der Frühling wieder rauskomme ist. Ach, dumm Geschwätz, Frühling, natürlich Frühling. Ach ja, die Bube, gell, Marische? Ach, die machen einem viel Sorge und Kummer, gell? Na, das könnte ich von meinem Bub eigentlich nicht sagen. Na, da davor machen sie einem auch wieder viel Freude. Man kann froh sein, wenn man so etwas mit gutem Gewissen von seinen Kindern sagen kann. Ach, mein Kurt, also das ist wirklich ein guter Sohn. Der liest mir jeden Wunsch von der Aura ab. Schade, dass er jetzt so wenig Gelegenheit zum Lesen hat. Die Marische meinte, jetzt, wo du ohne ihn herkommen bist, nicht? Da hat er so wenig Gelegenheit. Och, ich hab ihm ja gesagt, geh mit, aber der hat halt so viel anderes zu tun. Ja, das glaube ich. Übrigens, von was könnte man dann bloß jetzt mal schwätzen? Was hältst du dann vom Wetter, Beda? Och ja, auch das Wetter, auch was, das könnte ja wirklich ein bisschen besser sein. Einerseits ist es zu trocken, andererseits auch wieder nett. Ja, ja, da hast du recht, Beda. Einerseits nicht und andererseits, ja, das ist wirklich wahr. Was meinst du dazu, Mama? Natürlich hat die Berta recht. Ich sag doch auch immer einerseits, andererseits, nicht? Auf der einen Seite, da ist es mehr so und auf der anderen, da ist es mehr so. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ist aber wirklich gemütlich bei euch. Also so nett haben wir schon lange nicht mehr beieinander gesessen. Ich hab mich ja so gefreut, dass ich eure Annelies gestern da im Kino getroffen hab. Ach, und da habe ich mir gesagt, du musst dich doch mal wieder bei Hesselbach sehen lassen. Die werden ja schon besser, weil du nicht mehr gekommen bist. Och, Bäder, ich bin doch. Aber ich hatte so manche Sorge, gell, auch mit meinem Kurt, der ist nämlich... Sag mal, Bäder, du willst doch nicht etwa schon wieder fortgehen? Och, eigentlich wollte ich ja nur so auf den Sprung, aber ich meine, wenn er mich halt so drängt, dann würde ich widerstreben zum Mittagessen da bleiben. Also, das ist aber doch... Also, das ist aber doch sehr nett von dir, Tante Bäder. Da kann man sich wenigstens mal ein bisschen aussprechen, gell? Also, halte ich das nicht mehr durch. Ja. Habe ich euch überhaupt schon das vom Kurt erzählt? Der hat doch 3 Monate Gefängnis gekriegt. So. Das wusste mir ja gar nicht. Nur also dann, Herzliches Beileid. Ja, der Staatsanwalt hat sogar Zuchthaus beantragt. Aber das kam gar nicht in Frage. Er ist nämlich nur einmal gefasst worden, wie er die geschmuggelte Zigarette übernommen hat. Und bei allen anderen Sachen, da konnte es ihm gar nichts nachweisen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wie soll ich mich denn da ausdrücken? Mir scheint es jedenfalls angebracht, auf eine Unterhaltung über eine derartige Angelegenheit besser zu verzichten. Ja. Warum? Warum? Weil es peinlich ist, darum. Peinlich? Mir? Ach, woher dann? Man wird sich doch vor seine eigene Verwandte nicht genieren. Ach. Und wenn eins in der Familie Gefängnis gekriegt hat, dann ist das doch eine Sache, wo nicht alle Tag vorkommt. Allerdings, Gott sei Dank. Unsere Familienbeziehungen sind zum Glück ja sehr weitläufig. Wann mir schon gerade von Babble. Wird man da eigentlich in Handschelle aus der Wohnung abgeführt oder muss man sich im Gefängnis melden? Also Willi, was fällt denn dir ein? Ja, nur weil wir gerade von retten, gell? Och, du musst entschuldigen, Bertha. Also, der Bub war eben wirklich sehr taktlos. Ich glaube, es ist wirklich besser, wir wechseln das Thema. Warum willst du dann das Thema wechseln? Wisch mir? Ja. Ach, mir mischt es doch nichts aus. In der Familie kann man doch offen retten. Also Willi. Mein Kurt ist ohne Handschelle abgeführt worden, von zwei Kriminalen. Aber er war sehr zuversichtlich. Nur um 3 Monate, das war ja auch nicht so lang. Und Berufung hatte man sowieso gleich eingelegt. Und dann haben wir uns gesagt, man muss in allem das Gute sehen. Man weiß nie, wozu einem das noch einmal nützen kann, nicht? Auch eine Gefängnisstrafe. Wollen sich die Zeit erinnern? Freilich, und im Kitschi, da kann er wertvolle Verbindungen zur Fachwelt anknüpfen. Und Beziehungen sind immer gut. Also was ist denn noch? Du musst entschuldigen, Bertha. Die zwei Kinder, die benehmen sich heute wieder unmöglich. Ihr geht mir jetzt sofort alle zwei in euer Zimmer. Karl, willst du da nicht mal eingreifen? Marisch, ich bitte dich, du wärst doch nicht wegen mir. Die zwei können doch ruhig lachen. Wir haben doch auch bloß gelacht. Ach, immer die Sache auf die Leichtschulter nehmen. Da drin ist mein Kurt ein echter Hasselbach. Ach, das noch. Lieber Himmel, welche so eine kleine Strafsache, da braucht man sich doch nicht aufzuregen. Also, heute müssten wir ja sowieso mehr oder weniger alle im Gefängnis sitzen. Nein, ich möchte mal wissen, wer nicht jeden Tag etwas Verbotenes tut. Also, Bertha, mir denke in dieser Hinsicht jedenfalls etwas anders. Ja, das muss ich aber auch sagen. Mir Hasselbachs habe jedenfalls immer noch den Wahlspruch, ehrlich wird am längste. Und wann uns da gewisse Leute anders da einschätzen sollte, dann wäre es besser, man würde auf die Aufrechterhaltung der sowieso nur recht weitläufigen Beziehungen keinen gesteicherten Wert legen. Ja, da kann ich meinem Mann aber auch nur beipflichten. Wir sind immer fürs Reelle gewesen, immer. Und bleibe auch fürs Reelle. Na also, da nimmt er mir aber doch direkt das Wort aus dem Mund. Das ist genau das, was ich immer sage. Und das müsst ihr mir aber auch zugeben. Die Wurst, die ich euch damals besorgt habe, war das Qualität? War die reell? Also das kann mir keins bestreiten. Und so ist es mit allem, was ich unter der Hand besorgt habe. Ob das Kaffee oder Zigarette oder sonst was war. Reell. In dem Punkt, da bin ich aber auch sehr empfindlich. Und ihr dürft nicht etwa denken, ich hätte damals bloß euch so eine Qualitätswurst abgegeben, weil ihr zu der Familie gehört. Ach, natürlich. Hey, also für die Familie, da tut man immer noch etwas mehr als für die anderen Hunde. Und so, wie wir miteinander stehen. Ne, da. Aber in dem Qualitätspunkt, da habe ich ein sehr ausgeprägtes Ehrgefühl. Also direkt peinlich bin ich da. Ja, peinlich, peinlich. Das ist, weiß Gott, der richtige Ausdruck. Ja, ja, und weil wir gerade davon reden, da habe ich euch gleich ein paar Stange Amis mitgebracht. Also billiger Krieg, das ist bestimmt nähens. Natürlich mache ich euch einen Familienpreis, wenn ihr mir 2 Stange abnehmt. Also das ist aber jetzt wirklich zu viel. No, aber Karl, ich kann das doch machen. Es bleibt doch immer noch etwas für mich übrig. Bloß, man müsse halt die Ware abstoßen, gell? Und möglichst nicht päckliches Weiß, sondern Stangeweiß. Und schließlich habe ich doch eurer Annelies auch den Herr besorgt. Da kannst du mir doch auch mal einen Gefallen tun, nicht? Oh, also ihr wisst ja gar nicht, wie schwer der Schwarzhandel heute zu kämpfen hat. Also wir kriegen als Ware rein, bleibe drauf sitzen. Aber dass die alte Kunde, wo man in der guten Zeit vor der Währung immer reell bedient habe, einmal auch heute in der schlechten Zeit die Treue halte, das gibt's nicht oft. Also Karl, hör mal, wenn du mir 3 Stangen abnehmen kennst, ich meine, wo ist doch eure Annelies denn her? Ne? Weißt, es ist doch auch wegen Kurz, der arme Bub, der muss doch fast jede Nacht hinaus und die Ware übernehmen. Da muss doch auch was abgesetzt werden. Heute Nacht war er wieder bis 4. Was? Ich denke, der sitzt im Kitschi. Och wo, der hat doch Bewährungsfrist geredet. Also, Bertha, also ich muss schon sagen, du behandelst diese delikate Dinge in einer Art und Weise, das mache ich nicht mit. Ei, wie meinst du dann das? Wir Hesselbach sind eine anständige Familie, wo mit so illegale Sache nichts zu tun haben wolle. Und wenn du unsere Tochter verbändelst, nur um dann bei mir deine lumpische Zigarette an den Mann zu bringen, dann kannst du den Kerl zurückkriegen. Ich will ihn nicht. Oh, Papa, der Herr Hoffmann hat doch gar nichts mit... Ruhig! Also das wäre alles, Bertha. Auf Wiedersehen. Du schmeißt! Mich hinaus! Du musst entschuldigen, Bertha, aber wir müssen uns vor unseren Nachbarn in Acht nehmen, weißt du? Und ich meine, der Karl, der ist ja doch etwas unwann die Bickelbäsch, die Sache mit deinem Kurt erfahren däte. Und dass das auch noch ein Verwandter von uns ist, das wäre ja gleich im Haus rum. Und das wäre doch nicht auszudenken. Die Leute hätten uns doch angucken, als hätte mir selbst doch. Und mein Mann, wie kann dann der im Geschäft und wann die Leute im Haus vom mächtigsten Verkehr mit uns abbrechen däte, weil mir ein Neffe im Kitsche, ich meine im Gefängnis, ach Gott, du warst doch schon, was ich sagen. No, das ist ja die He. Sei eiche Fleisch und Blut so zu verleuchten, sobald sie mal ins Unglück kommt. Aber so sind sie, die Hesselbachs. Erst die Freund mit einem tun, sich das fiedern lassen in die schlechte Zeiten und dann sich kalt berechnend abwende von seiner eichen Blutsverwandten. Was heißt denn hier kalt berechnend? Abwende ja, aber nicht kalt berechnend, nicht? Und durchfiedern, also ich wüsste nicht, wer mich durchgefiedert hätte und ich... Wer hat dann die Wurst gefressen damals? Ach, Gott, mein armer Bub, der hat's Zuchthaus riskiert und hat jeden Nacht schwarz schlachten müssen, gell? Und die Leute bloß zu ernähren, um euch zu ernähren. Ach, bitte, wir haben keine Ahnung davon gehabt, dass das keine rechtsmäßige Wurst gewesen sein soll. Du hast mir selber was erzählt von Macke, die du nicht abstößt. Ach, also komm mal her, Marische. Ach, als ob ich da dabei nicht mit der Aare gezwinkert hätte. Und überhaupt... Und überhaupt waren damals vor der Währungsreform noch ganz anderen Verhältnisse, nicht? Und da haben wir manches gemacht, wo wir heute nicht mehr dran erinnert werden wollen. Und mit der Aare wird überhaupt nicht gezwinkert bei uns, nicht? Und wir haben nichts zu tun mit ihrer Sache und haben nie was damit zu tun gehabt. Erstens, weil es peinlich ist und zweitens, weil es unmoralisch ist und drittens, weil auf keinen Fall hier im Haus Tratscherei entstehen dürfen, vor allen Dingen nicht bei Spiegelberg. Allmächtig, das wird der Herr Bickelbäsch sein. Ja, seine Frau hat doch vorhin gesagt, er wird kommen. Mach mal auf, Willi. Langsam, nicht so schnell, Willi. Der Bickelbäsch, der brauchte dann der Bertha nicht zu begegnen. Warte mal. Also, Bertha, kurz und gut, wir müssen unsere Unterredung abbrechen. Komm hier in die Küche und wenn der Bickelbäsch aus dem Zimmer ist, dann kannst du unauffällig hinausgehen. Ich? Unauffällig? Wie ein Dieb? Nein, wie ein Schwarzhändler oder ein Schmuggler oder was da lieber ist. Komm, Bertha, mach keine Schwierigkeiten. Der Herr Bickelbäsch dürft ich auf keinen Fall... So, der Herr Bickelbäsch, der darf mich auf keinen Fall sehen. Nein. Er wird mich aber sehen, denn was? Ich stehe nicht. Und was? Jetzt grad nicht. Ach, so, also, Bertha, das ist was? Jetzt grad bleib ich da. Ach, der Herr Bickelbäsch, ja. Guten Morgen, Herr Bickelbäsch. Guten Morgen allerseits. Hoffentlich stehe ich nicht. Aber woher dann, Herr Bickelbäsch? Nimm es doch Platz, Herr Bickelbäsch. Schon wieder eins die Tür aufgelassen. Unseren Besuch will gerade im Moment aufbrechen. Herr Bickelbäsch. Hoffentlich vertreibe ich Ihnen nicht. Statt dass Bickelbäsch mein werter Name. Sehr angenehm. Ich bin ein naher Verwandter von Hesselbachs. No, so nah, auch wieder nett. Ja, also wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Bickelbäsch, dann kann ich ja noch ein bisschen da bleiben, gell? Ich wollte nur welche Ihnen gehen. Aber gewiss, um Himmels Willen, ich will Ihnen doch nicht vertreiben. Na, dann setzen wir uns wieder. Also sowas, so Unverschämtheit. So peinliche Situation habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Was in den Sack stecke und hinausschmeiße, Kind. Ja. Die Zeiten, gell? Ja, da haben Sie recht, die Zeiten. Es ist schlimm alles. Und am schlimmsten sind die Menschen. Ja, da haben Sie recht. Ja, und wenn es einem gut geht, da wollen sie all was von einem. Und wenn man mal Pech hat, dann zeigen sie einem gleich die kalte Schulter. Da haben Sie recht. Ja, sogar mit der eigenen Verwandte, da geht's mitunter so. Ja, ja. So etwas kommt vor. Ich könnte Ihnen Beispiele aus allernächster Nähe nennen. Also mit meinem Sohn zum Beispiel ist das nämlich folgendermaßen passiert. Herr Bickelbäsch, ich habe etwas Dringendes mit mir zu besprechen. Nicht? Ich glaube mir, überlasse die Dame ein bisschen ihre Unterhaltung, gell? Ja, und erledige das Triebe im anderen Zimmer. Kommen Sie her. So eilig ist das gerade nicht, aber wenn Sie meinen... Ja, ich meine, also ich sehe Ihnen doch noch, Herr Bickelbäsch, gell? Ich muss Ihnen doch noch die Geschichte mit meinem Sohn erzählen und vielleicht habe Sie auch Bedarf an Ami. Am interessantesten ist es immer von seinen Kindern zu erzählen, gell? Kommen Sie nur, Herr Bickelbäsch, kommen Sie, wenn es nur etwas Wichtiges ist. Gott sei Dank, der hat ihn weg. Da bist all du dran schuld, Annelies. Ach, sowas von Peinlichkeit. No, ich habe jedenfalls meinen Hans kennengelernt und gehe heute Mittag mit ihm spazieren. Peinlich hin, peinlich her. Ja, wie viel Stange nimmt er dann jetzt, Marische? Also, das ist ja... Oh. Das ist ja... So, Herr Bickelberg, da wären wir ungestört. Sie werden sich vielleicht gewundert haben, dass ich so zum Aufbruch gedrängt habe, gell? Aber verstehen Sie, die Sache ist nämlich die, ne? Die Frau Dingstribbe, die entfernte Verwandte, ne? Die ist nämlich in einem Zustand, wie soll ich mich ausdrücken, seelischer Verfassung, nicht wahr? Die ganz schlechte Jahre, nicht wahr? Und dass er ab und zu so ein bisschen komische Rette führt, die Frau, verstehen Sie? Überreizt, nicht wahr? Ja, ja. Sie verträgt kein fremde Menschen, Sie verstehen mich. Ei, ja, nun natürlich. Die Aufregung. Es ist es, Kummer in der Familie, ne? Ich weiß, ich weiß. Sie wollt von ihrem Sohn mit mir sprechen. Ja, das ist es, ja. Ja, ja, ja, ja das ist es. Es ist aber auch ein schwerer Schlag für eine Mutter, ne? Wieso? Ach so, ja, natürlich, den Sohn zu verlieren. Ja, ja, das kann einen aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, ich freue mich nur, dass ihr Verständnis dafür habe und meinen Wink verstanden habe, Herr Bickelberg, ne? Freilich, freilich. Naja, sie soll's nicht so schwer nehmen. 3 Monate sind ja so keine lange Zeit, nicht? Was? Und außerdem hat er doch jetzt auch Bewährungsfrist gekriegt. Was? Ja, ja. Woher? Um Himmelswissen? Wie sind Sie da? Die Frau Stegmiller aus dem 3. Stock war es von der Putzfrau von Slehmanns im 1. Stock. Allmächtig. Das wäre in der Nachbarschaft erzählt worden. Und daher hat es meine Frau. Übrigens wird auch erzählt, ihr Tochter hat jetzt ein fester Herr. Das soll ja auch ihr Cousine in die Reihe gemacht haben, sagt die Frau Lehmanns. Die Frau Lehmanns, hechte, ach du Lehmanns. Naja, wie meine Frau vorhin ihr Cousine bei Ihnen hat neu gesehen, da hat sie mich halt hergeschickt, nicht? Von selbst hätte ich mich ja nicht hergetraut, Ihnen so etwas zu sagen, aber meine Frau sagt, das müsste sein und sie täte das auch sicher selber einsehen. Gell, Sie nehmen das nicht für übel, Herr Hesselbach. Aber unser persönlicher Verkehr war immer gut nachbarlich und Sie haben uns doch auch für den nächsten Sonntag zum Kaffee eingeladen. Wir haben doch nie etwas miteinander gehabt, aber unter den Umständen, wie doch die Dinge liegen bei Ihrer Frau Cousine... Das ist das Ende von meinem guten Namen, das Ende vom guten Namen. Jetzt breche ich den alten Verkehr mit mir ab. Herr Bickelberg, ich verstehe, was Sie sagen wollen, nicht? Und ich kann mich Ihnen Ihre Motive auch nicht entziehen. Man will uns... Weitere Peinlichkeiten sparen. Ich habe schon genug Genüsse seit gestern Abend. Ich begreife es. Unter diese Umstände unser Verkehr in Zukunft... Also mit einem Wort, Herr Hesselbach, wo man schon ein bisschen peinlich ist. Ihr Cousine hat da früher als Schwatz geschlagen. Ja, ja, aber da habe ich doch nichts dafür gekannt. Und handelt jetzt mit Schmuggelwaren. Das kann es ja nicht verhindern. Ja, und hat es mit dem Herr für ihre Tochter gemacht. Ohne mein Wissen glauben Sie mir das. Wir sind drunter durch bei der ganzen Welt. Es ist aus, es ist aus. Mit einem Wort. Meine Frau lässt fragen, ob ihr Cousine nicht für unser Nichte Elsbeth auch ein Herr besorgen könnt.